Eins, zwei, drei, vier. Mir geht's gut. Aus der Nase rinnt das Blut. Gebrochen ist das Nasenbein, doch mir geht's gut. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt das Hörspiel von Mongopolis. Erzählt von den Spielern von Rambazamba. Ich bin Anke. Michael Wickzack, Michael. Franziska Kleinert. Fränzchen. Rita. Michael. Ich bin jetzt Nele Winkler und ich bin Tochter von meiner Mutter. Nele. Ich heiße René Schappach. René. Ich bin Grit Burmeister. Grit. Grit. Hansal, danke. Hannes. Ich bin Patricia Schulz. Patti. Ich heiße Martin. Martin Lindner. Joachim. Neumann. Joachim. Ich bin Moritz Wunder. Moritz. Jenny Ferlau. Jenny. Jenny Ferlau. Jenny. Juliana Götze. Jule. Jan. Patrick. Kerl. Herr Patrick. Ja, wie machen wir das eigentlich? Wir brauchen Mikrofon. Kostüme. Ja, genau. Aber eigentlich ist ja das Wichtigste. Eine Zuflöse. Wir brauchen einen Bürgermeister. Bürgermeisterin. Lilith. Eva. Adam. Gott. Teufel. Ein Downhunter. Wir brauchen Eltern, Kinder. Wir brauchen ganz viel Perfekte. Perfekte. Und vor allem einen galaktischen Reporter, der berichten kann. Das bin ich. Und wir brauchen einen Kommissar, der aufpasst. Das bin ich. Kommissar. Wie hat das eigentlich angefangen mit Mongopolis und dem perfekten Menschen? Die Eltern haben die Kinder nicht mehr gefallen. Ach Gott. Ich will kein grünes mit ein gelbes. Blau. Nein, es will kein blaues. Es will ein rotes. Das Kind wird rot. Der Kind wird blond. Das Kind wird grün. Blond. Schwarz. Schwarzes Kind. Schwarz, rot, gold. Nein, braun. Lila. Braun. Orange. Mais weg! Wer ist der Vater? Ich! Und wissen Sie, was dann passierte, meine Damen und Herren? Die Eltern gingen los, um ihre Kinder umzutauschen. Tag. Tag. Wollen Sie auch umtauschen? Sie müssen eine Nummer ziehen. Die Nummer 2. Warte, Nummer 2 erst? Ja, die Nummer 2. Fantastisch. Das war doch auch dein Kind. Das kann ich nicht glauben, dass dieses Kind von mir sein soll. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie müssen eine Nummer ziehen. Wie denn? Na wie? Na so. Ach so. Ach so. Guten Tag. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie müssen eine Nummer ziehen. Na wie denn eine Nummer ziehen? Ach so. Na so. Komm, geh wieder nach Hause. Nein. Warum? Ich hasse benannten Kinder. Warum? Die sind doch süß. Nein. Die sind schrecklich. Na gut, dann tauschen wir um. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Sie müssen eine Nummer ziehen. Auch das noch. Die hat ja das Kind noch im Bauch. Umtauschen? Ja. Na, endlich mal. Die Nummer 1. Wir waren die Ersten. Bitte. Danke. Sehr witzig. Die Nummer 2. Lassen wir es endlich. Genau. Bitte. Danke. Nummer 3. Nummer 3. Passt bitte. Nicht. Nummer 4. War zu teuer? Nee, bitte. Wir konnten uns ein Kind leisten. Ja, wir auch. Nummer 5. Artikel anders als erwartet. Ja, das kann man sagen. Hat das ja. Das Nummer 6. Ja. Wie soll der Austauschartikel aussehen? Sie meinen wohl das Kind? Ja, das Kind. Das ist bestimmt nicht so wie du. Lieb? Ja, ja, das kann man sagen. Ja. Blond? Ja, gestern. Schlank? Bisschen da. Ja, bist du auch wie eine Tanne. Bisschen da. Die raucht nicht. Ja, ja, sehr gut. Also mein Tee raucht nicht. Billig. Oh ja. Oh ja, der ist gut. Wir wollen alles. Jeder hat ein Wunsch. Was? Nur ein Wunsch? Du hast ein Wunsch. Perfekt. Ja, genau. Ja. Perfekt muss es sein. Perfekt muss es sein. Genau. Perfekt muss es sein. Perfekt, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt, perfekt. Alle perfekt. Ja. Das Kind soll perfekt sein. Ja. Um Gottes Willen. Das geht nicht. Wo ist denn überhaupt Gott? Na wo denn nun? Gott ist sauer. Gott ist krank. Hallo? Was heißt das? Gott ist krank. Was soll man jetzt machen? Ja, was soll man jetzt machen? Gott kann man sich verlassen. Wie stehen wir denn jetzt da? Wie Mörder. Was soll man denn tun? Weil man will das Kind nicht. Was soll man machen? Na, keine Ahnung. Wir machen es. Wir machen es. Keine Ahnung. Meine Herrschaften, bleiben Sie ruhig. Der einmalige Umtausch findet natürlich statt. Wer ist denn das? Wer ist denn? Ha! Ich bin Dr. Teufel und vertrete meinen Kollegen Gott. Sie können Ihre lieben Kleinen bei mir lassen. Wir würden aber so Gott. Ja. Perfekte gibt's nur bei mir. Vertrauen Sie mir. Gott und ich, wir arbeiten Hand in Hand. Na, wow! Wow! Cool. Ja, das ist ja wirklich geil. So ist. Hier nehmen Sie und geben Sie gut auf ihn acht. Endlich Frischzellen! Vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Danke. Und die neuen Kinder? Machen Sie sich keine Sorgen. Vertrauen Sie mir und der Wissenschaft. Gehen Sie ruhig. Alles wird gut. Hallo, hier spricht Kommissar XXL. Das ist doch unglaublich. Schon wieder sind Kinder verschwunden. Warum nur? So geht das nicht weiter. Ich vermute, ein ganz großes XXL-Verbrechen. Aber wie werden den Verbrecher fassen? Und dann lebenslänglich hinter Gitter, Wasser und Tod. Oh, wir konnten da. Der Bürgermeister mit seiner Frau. Sehr interessant. XXL interessant. Guten Tag, Herr Teufel. Tag, Herr Bürgermeister. Tag, Dr. Teufel. Guten Tag, Frau Bürgermeisterin. XXL interessant. Wir haben das Material zusammen. Sie wählen aus. Und ich schaffe den perfekten Menschen. Oh. Ha, in meiner Stadt. Aber was kostet uns das? Ach, nur eine Kleinigkeit. Was denn, was denn? Wasser. Ja, davon haben wir genug. Und spottbillig. Ich hab schon gedacht, Sie wollten unsere Seelen. Aber nein, Frau Bürgermeisterin, die Seelen sind im Wasser. Ach so, aha. Ach so. Ich hab alles gehört. Was bedienen Sie eigentlich dabei? Ich? Nichts. Ich will nur das Glück der Menschen. Vielleicht fehlt noch eine Gentherapie ab, wie meine Frau. So eine Art Jungbrunnen. Das wäre schön. Waschnattchen. Unterschreiben Sie jetzt. Mit Blut. Nö. Au! Oh. Also Blut, aufregen. Gleich rauche ich eine. Der Pakt ist besiegelt. Endlich. Auf zur Wahl der perfekten Gene. Und. Den Hut von Udo Lindenberg. Nase von Michael Jackson. Oh. Haare von Punkerfrauen. Ah. Michael Bark. Super. Ute Werner. Oh. Die Hüfte vom Elvis. Die Figur von Nehmer. Die Frisur von Frau Merkel. Die Stimme von Gerhard Schröder. Von Kathi Witz, die schönen Hintern. Die Haare von Nicole. Schön wie Madonna. Ach, was für eine Wahl. Das die erste Wahl. Der hat doch gelohnt, oder? Aber hoffentlich wird Gott nicht sauer. Ach, keine Bange. In eure Stadt wird's nur noch perfekte Menschen geben. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Danke. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Du darfst nicht aussuchen. Wieso nicht? Die Menschen könnten glücklich sein und perfekt. Warum? Weil es möglich ist. Alles ist möglich. Denk daran, wir arbeiten Hand in Hand. Du weißt doch, es geht um den genetischen Code. Eklig. 100.000 Gene auf 23 Chromosomen. Dummkopf. Ist da nichts weiter bei. Wir müssen nur das Material sorgfältig auswählen und an die richtige Stelle setzen. Du bist nicht Herr Gott. Aber sieh sie dir doch mal an, diese Menschen. Rückenschmerzen, chronische Bronchitis, drogensüchtig. Pickel im Gesicht, wer will denn das schon? Ich liebe alle. Frauen und Männer, Kinder, Kranke, Gesunde, Alte, Junge. Ich mach sie doch nur perfekt. Perfekt ist falsch. Wo ist das Wasser? Das Wasser gehört mir. Ich bin jetzt der Herr der Wasser. Und ich hab das Material. Tschüss. Arme Fische ohne Wasser. Alle Menschen sterben ohne Wasser. Ich bin traurig. Ich bin müde. Ich will sterben. Ich will nicht mehr. Hier ist das galaktische Fernsehen. Das Neueste vom Tage. Die Erde ist verändert. Eine große Säuberungsaktion hat stattgefunden. In Kürze machen wir eine Live-Schaltung. Also bleiben Sie dran. Adam, komm. Ruhe, ich will sterben. Das ist ja Gott. Hallo Gott. Lieber Gott, Herrgott, mein Gott, der hört da gar nichts. Wach auf! Nein, ich will sterben. Das geht doch nicht, solange der Teufel noch lebt. Schade. Wo kommt ihr her? Von der Erde kommen wir her. Wir sind zurückgegeben, verworfen, abgetrieben. Wir sind wild. Wir haben gestohlen, geschossen. Wir sind kriminell. Typisch Down-Syndrom. Und du? Ich auch. Down-Syndrom. Aber du bist Adam. Papa! Papa! Adam. Seid ihr fertig? Ich bin auch noch da. Lilith. Meine Kinder, ich muss auf die Erde. Ohne uns. Da kommen wir gerade her. Der Teufel hat das Wasser. Die Menschen brauchen uns. Na gut, wir kommen mit. Okay. Hallo, liebe Zuschauer des galaktischen Fernsehkanals. Wir begrüßen Sie aus Mongopolis. Hier soll es ein einzigartiges Experiment gegeben haben. Bei der Züchtung perfekter Menschen. Neuerdings gibt es Gerüchte, dass es zur Krise gekommen sein soll. Wir sind gespannt, ob hiermit das Ende der Menschheit kommt. Wir berichten live. Habe ich richtig gehört? Perfekte Menschen oder das perfekte Verbrechen? Das perfekte XXL-Verbrechen. Oh, das galaktische Fernsehen ist da. Ich muss hier rausfinden, was hier vorgeht. Kommen Sie doch näher. Hallo. Bitte hier ins Mikrofon sprechen. Ich grüße das galaktische Volk. Ich bin der Bürgermeister der Stadt und ich kämpfe für die Not der ganzen Welt. Ich bin die Bürgermeisterin. Ich bin Dr. Teufel. Das Experiment ist gelungen. Ja. In dieser Stadt wird es nur noch perfekte Menschen geben. Ich werde mir den Arsch aufreißen für den perfekten Menschen. Glückliche Menschen in einer glücklichen Stadt. Glückliche Stadt mit glücklichen Enden. Na, na. Der Wandel findet nicht im Geist, sondern in den Genen statt. Nack, nack. Und was sagen Sie jetzt nun? Herr Bürgermeister, wie Sie wissen, machen wir eine Reportage über Ihre Stadt und Ihre perfekten Menschen. Dürfte ich die bitte mal sehen? Aber bitte sehr. Volle Kraft voraus. Beeindruckend, bravo, Herr Bürgermeister. Aber ich habe so nebenbei gehört, das Wasser ist knapp. Ach, bei mir nicht. Wie ist der Wasserstand? 5 Grad unter. Wir sehen, alles läuft perfekt. An die Arbeit. Sehr beeindruckend, Herr Bürgermeister. Aber was sind das nun? Menschen oder Automaten? Das sind perfekte Menschen. Kann ich dir auch mal was fragen? Aber bitte sehr. Nur du. Wie heißen Sie? 1503. Aha. 0001. Aha. 0815. Also keine Namen. Wozu den Namen? Wir sind alle perfekt. Hallo, Sie. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Können Sie etwas besonders perfekt? Was machen Sie am liebsten? Kommen Sie auch bitte mit vor die Kamera. Ich habe eine Falle aufgestellt, dann das Bett reingelegt, ich warte, dann kommt die Ratte, frisst das Bett, klappt, die Falle ist zu. Die Ratte voll platt, das Blut tropft. Ich nehme die Ratte und werfe sie in den Mülleimer rein. Ich bin perfekt. Und Sie? Was machen Sie am liebsten? Ich nehme den Fisch in der Hand, schneide den Kopf ab. Dann nehme ich ein Messer und schneide alles auf, Lungen und Herzen. Dann nehme ich alles raus, dann mache ich sauber. Die Schuppen ab. Die kommen in mein Portemonnaie. Aha. Und wozu stecken Sie die Schuppen ein? Weil es Glück bringt. Wie kommt es, gnädige Frau, dass Sie noch so frisch sind? Jungbrunnen einsteigen, Gesundbrunnen aussteigen. Lustig. Wasser abholen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Und Schluss. Das reicht. Genug für heute. Und ich habe noch nichts. Mal sehen, ob sie die Nacht noch durchhält. Gute Nacht. Na, dann guten Nacht, Marie. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, eine gute Nacht. Und damit endet unsere heutige Live-Übertragung. Quatschkopf. Wir werden Sie auch weiterhin über das Geschehen in Mongopolis auf dem Laufenden halten. Man muss genau beobachten, wie ich. Sie arbeiten wie Automaten. Sie nehmen auch Fische auseinander. Sie fangen Ratten. Und sie bekommen nicht genug Wasser. Warum ist das so? Das ist die Frage. Ich brauche eine ganz große XXL-Zigarre. Lieber Gott, wer sind die denn? Alle Fische tot. Klar, sie brauchen viel Wasser. Dann wirst du frei sein. Sie müssen schwimmen. Lied, meine Frau. Ich bin Lilith. Ich kann nicht deine Frau sein. Warum nicht? Ich möchte frei sein. Hier kann ich nicht bleiben. Ich will frei sein wie ein Fisch. Ich möchte runtertauchen. Tief, tief, tief. Mich hinter den Algen verstecken. Nach Perlen tauchen. Haie erschrecken. Mit der vielen herumspringen, auf Seekühen reiten. Ich möchte glücklich sein und frei. Ich will mit dem Wasser sein. Tschüss, Adam. Tschüss, Lied. Tschüss. Adam, hallo. Komm mal. Und das? Hm? Tot? Ist er tot? Nein. Hier, Wasser. Lebt. Eva. Adam. Eva. Adam. Meine Frau. Ja. Du am Leben? Oh ja. Du am Schwimmen? Na klar. Und Kinder? Ja. Ich muss arbeiten. Eva, was machst du? Perfekt sein. Perfekt arbeiten. Fest arbeiten. Bald hier. Eva. Eva. Schreie nicht so an. Wovon wollen wir leben? Wuff. Liebe Papa! Adam, du musst arbeiten! Eva! Meine Eva! Wer bist du? Ich weiß es nicht. Und du? Ich bin es. Ich bin doch ich. Ich bin aber nicht du. Ich sehe überhaupt nichts. Nur Fakten. Wer bist du denn? Ich bin ich. Ich auch. Du kannst eine Ich sein. Ich auch nicht. Sie haben nicht genügend Wasser. Die Kinder sind verschwunden und sie erkennen sich selbst nicht mehr. Aha. Aber etwas ist anders geworden, seit dieser Adam gekommen ist. Lilith ist wieder verschwunden und dafür ist eine Eva da. Richtige Menschen, keine Perfekten. Was wird hier noch geschehen? Ein XXL-Verbrechen? Ich bleibe auf der Spur. Hallo Sie, ist die Kamera an? Ja. Sagen Sie mir, was ist eigentlich in Mongopolis passiert? Von Kopulus, eine sagenhafte Stadt. Ihre Bewohner wurden auch Kinder der Sonne genannt. Aha, Kinder der Sonne. Sie führten keine Kriege, halfen sich. Leider sind die Einwohner ausgestorben. Wieso sind sie ausgestorben? Ein Wort dafür war Hadama. Sie meinen Euthanasie? Ja, ein anderes Wort. PND und PID. Ah ja, Früherkennung. Sie wurden nicht mehr geboren. Downhunting. Ja, so war das. Und wie ist das jetzt hier? Jetzt ist hier alles anders. Und wir sind natürlich perfekt her. Sagen Sie, kennen Sie Ihre Vorfahren? Sie erinnern mich an jemanden. Es tut mir leid. Ich muss arbeiten gehen. Vergessen Sie mich. Achtung, da kommt jemand. Herr Baumeister? Ja? Ich arbeite, Abel. Ich arbeite. Arbeit? Tut mir leid. Du bist nicht perfekt. Geh doch zum Teufel. Der kann doch alles hier brauchen. Hallo, Teufel. Ich arbeite. Na endlich. Ich hab schon auf dich gewartet. Wo Adam ist, ist Eva nicht weit. Komm her, lass dich vermessen. So. Vier Fingerfurchen. Aha. 21 Gähne. Aha. Hängendes Augenlid. Aha. Zieh dich aus. Niedere Arbeiten. Transporte. Hallo. Wo ist deine Frau? Ich habe nichts. Ich bin schwul. Ja, ja. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich bin schwul. Ein schwuler Adam. Und perfekt. Wir werden Eva schon finden. Genau. Und dann? Gleich erzeigen. Und ab in die Kühlbox. Schon gebadet im Jungbrunnen, Frau Bürgermeisterin? Ja. Guten Morgen. Angenehm. Was für ein herrlicher Tag. Angenehm, perfekt. Was für ein perfekter Tag. Angenehm, perfekt. An die Arbeit. Volle Kraft voraus. Hepp. Ein schwieriger Fall. Alles scheint wie immer zu sein. Sie arbeiten wie Automaten. Perfekt. Aber eine Unperfekte ist dazwischen. Diese Eva, die arbeitet bei den Perfekten. Und jetzt ein Mann. Meine Damen und Herren, das Geschehen hier wird immer spektakulärer. Soeben sind aus einer etwa 90 x 145 cm großen Kühltasche, die ein gewisser Adam transportiert hat, Gegenstände herausgekommen. Keine Gegenstände. Moment, es ist ein großes, ja, ein wohlgeformtes menschliches Ohr, drei Augen und eine Niere, zwei Herzen, eine Nase, ein Mittelfinger. Organ, Transport. Kenn ich aus Wernsinn. Ist das Köln von Menschen. Hier ist das galaktische Fernsehen. Wir bitten, die kurze Unterbrechung zu entschuldigen. Du wirst aus mir das ganze Material. Vorher bekomme ich neues Material. Adam, du beschaffst mir neues Material. Und heute kein Wasser. Weiter, weiter. Ich will kein Ersatzteil sein. Was ist denn das? Ja, ein Defekt. Im Vertrag heißt es perfekt und nicht defekt. Wir werden das klären. Na, hoffentlich. Es reicht. Wasser abholen. Halbe Ration. Ich möchte kein Ersatzteil sein. Ich will kein Ersatzteil sein. Kein Ersatzteil. Ich will kein Ersatzteil sein. Ich will nicht Ersatzteil sein. Kein Ersatzteil. Nein. Ich will kein Ersatzteil sein. Dann mach es so wie ich und werd Jäger. Hände hoch. Vielleicht war die Spassis es Winter, weil die Luft nicht mehr reiß, weil die Luft nicht mehr reiß und nicht auch so finden. Ist die Gleis, ist die Gleis. Das ist die Strafration. 3 Tropfen Wasser und nicht mehr. Heute 3, morgen 2, übermorgen 1, denn nichts mehr. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich? Ich bin Dr. Downhunter. Und was ist Ihre Aufgabe hier in Mongopolis? Ja, es ist nicht leicht, aber Gott sei Dank laufen trotz der anhaltenden Dürre draußen immer noch ein paar Unperfekte rum. Und wenn ich kränkliche oder schwache Exemplare finde, erleichtere ich ihnen den Tod. Ersatzteile sind knapp. Zum Glück brauchen wir ja oft nur ein Körperteil, um alles wachsen zu lassen. Ansonsten, wenn freie Zeit bleibt, haben wir Mediziner genug zu tun mit der Formung perfekter Körper. Hey, Downhunter, an die Arbeit! Oh, entschuldigen Sie mich, ich muss wieder an die Arbeit. Hallo? Hallo, hallo. Kommen Sie doch ran. Ich möchte einen Namen. Bitte. Kommen Sie näher. Kennt mich jemand? Ich sehe schön aus. Bin groß. Ich trage eine Brille. Wer heiße ich? Wer kennt mich? Ich habe nur eine Nummer. Ich möchte einen Namen. Bitte, bitte, bitte. Kamera läuft. Hallo Sie, Reporter. Erzählen Sie. Ich bin sehr perfekt. Ich will berühmt sein, ein Star sein. Ich will noch perfekter sein. Ich habe einen perfekten Körper, eine perfekte Haltung. Nimm mich mit. Ich habe immer Durst. Ich bin die Perfekteste. Du brauchst die anderen gar nicht ansehen. Sie sind nicht so schön. Sie sind nicht perfekt. Nur ich bin perfekt. Nehmen Sie mich mit. Nur mich. Auch als Ersatzteil. Ich brauche einen Namen. Wer kennt mich? Hallo Mutti. Vielleicht bist du irgendwo. Ich sehe dir ähnlich. Ich bin dein Sohn. Ich brauche dich. Bitte, hol mich ab. Bitte, Mutti. Ich habe Durst. Wem sie ist ähnlich. Hallo, Eva, meine Frau. Miau. Hallo. Miau. Miau. Da ist sie, Eva. Hier, ich bin hier. Bei dir, Gott sei Dank. Männers, duf, duf. Duf, duf. Duf, duf. Duf, duf. Duf, duf. Ich liebe dich. Duf, duf, duf, duf, duf. Duf, duf. Duf, duf. Fuß. Sauer. Fuß. Sauer, süß. Ich liebe dich perfekt. Ich nicht perfekt. Ich liebe dich trotzdem. Komm, abhauen. Abhauen. Nach Amerika. Ja, nach Amerika. Wir fahren nach Amerika. Wer fährt mit? Die Katze mit dem langen Schwanz. Wer fährt mit? Achtung, da kommt einer. Zum Teufel. Ich muss fort. Ich hab Angst. Ich möchte beide bleiben. Später. Schnell. Auf Ketten. Wo ist Eva? Eva, lass sie Ruhe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ich brauch schon wieder eine XXL-Zigarre. Immer neue Tatsachen und Zwischenfälle. Was ist nun wirklich passiert? Und worüber beraten Sie sich jetzt? Der Bürgermeister. Mit seiner Gattin und Dr. Teufel. Also so geht das nicht weiter. Die anderen drehen gleich durch. Die Schwachen müssen raus. Gehen Brei und recyceln. Wie denn? Der Kommissar und der Reporter, die schlägen auch an dort herum. Ich habe eine Idee. Wir feiern ein Fest. Da wird sich zeigen, wer der Schwester ist. Ja, ein Fest zur Auslese ist immer gut. Danke. Bitte. Na dann mal los. Und gleich morgen. Aber genau. Mein Volk, alles läuft perfekt. Wir feiern ein Fest. Ein Dankfest für unseren Monsieur Doktor Teufel. Aus Anlass dieses Festes gibt's die doppelte Wasserration. Ich habe Atom. Ich habe geträumt. Ich bin nicht perfekt. Ich will aber perfekt sein. Weine doch nicht. Du bist, wie du bist. Perfekt und nicht perfekt. Ich will aber perfekt sein. Bitte. Ich liebe dich auch so. Ob mit oder mit Tettlefern. Hör auf! Hör auf! Ich brauche keine hier. Ich will perfekt sein. Ich will kein Ersatzteil sein. Sonst sterbe ich. Was hat denn meine Frau gemacht? Ist er tot? Das war doch ausgemacht. Ein schwächliches Exemplar halt. Ach, was soll's. Das Leben geht weiter. Polizei! FDI! Stehen bleiben! Alle bleiben hier! Nö. Sie bleiben hier! Sie sind verdächtigt! Es ist doch nichts passiert. Was ist das hier? Eine perfekte Leiche. Das ist meine Frau. Sie schläft immer so. Und sie wackelt noch. Los, weg von hier. Ja, lass uns abbauen. Halt, Sie bleiben hier. Hände hoch. Sie sind verdächtigt. Wieso denn? Wir sind doch Ärzte. Ärzte sind auch Mörder. Nicht in Mungopolis. Untersuchen Sie die Leiche, wenn Sie Ärzte sind. Na ja, dann untersuchen wir eben die Leiche. Ja. Also ganz ehrlich gesagt, ich kann hier nichts mehr gebrauchen von. Naja, viel zu alt. Ich würde mal sagen, ab zum infektiösen Biomüll. Genau, herzliches Beileid. Ja, ja, vielen Dank auch. Moment, haben Sie ein ABW? Natürlich. Na klar. Hier, Organtransport, 38-47B. Sind Sie Opfer oder Täter? Das ist hier die Frage. Hallo? Wo bin ich? Na also, gesagt doch. Sie war gar nicht tot. Sie schläft immer so. Kein Todesfall, aber sehr seltsam. Tja, so, so. Meine Damen und Herren, die Situation hier hat sich aufs Äußerste zugespitzt. Noch ist völlig unklar, wie das ausgehen wird. Das Einzige, was wir genau wissen, es ist eine Konferenz beim Bürgermeister einberufen worden. Das Problem ist doch klar. Die sind doch nicht perfekt. Genau, woran liegt das? Das ist doch nicht mein Ding jetzt. Ach. Ihr habt falsch ausgewählt. Na, sehr komisch. Ich lag am Material. Wir sind eben doch nur Menschen geworden. Nee, nee, so nicht. Wir wollen das Wasser zurück. Das Wasser reicht doch sowieso nur noch für drei. Nö, Vertrag ist Vertrag. Das Wasser ist meins. Mein Vorschlag. Machen wir ein neues Experiment. Alles Überflüssige abwerfen. Wir wählen die drei Wertvollsten aus. Ja, aber wer? Wer wählt hier aus? Auswählen ist verboten. Mein Gott, wo kommt ihr denn her? Keine Aufregung. Wir bleiben ganz, ganz, ganz ruhig. Wir wählen nicht aus. Ein Mensch wählt aus. Der Adam! Adam, du wählst die drei Wertvollsten aus und denke an Eva. Adam! Adam! Papa, Hilfe! Papa! Mein Sohn, was soll ich tun? Hab Mut. Ich denke nicht. Ich will nicht auswählen. Das ist dann schwer. Das Wasser reicht sowieso nur noch für drei. Wähle drei aus, die geboren werden sollen. Wähle drei aus. Wen soll ich auswählen? Wen? Wen? Juliana Götz. Michael Witzak. Jenny Ferlau. Krit Burmeister. Jan Patrick Kern. Anker Wicklein. Lindner Martin Ludwig. Nele Winkler. Ele. Meine Eva. Moritz, mein Adam. Vergiss mich nicht. Ich helfe dir. Aber wie? Wir gehen. Wir gehen. Wir verlassen euch. Wir verlassen euch. Ja. Ja. Auf einen anderen Stern. Ja. Nein, bleibt hier. Warum sollen wir hier bleiben? Bleibt doch hier. Warum? Ja. Warum sollten Sie eigentlich hier bleiben? Warum? Ja. Ja, warum sollen wir hier bleiben? Warum? Genau, das ist die Frage, meine Damen und Herren. Das war das Hörspiel Mongopolis. Erarbeitet auf der Grundlage der gleichnamigen Theateraufführung von Gisela Höhne und ihrem Ensemble Ramba Zamba. Es spielten Gott Rita Ceresus, Teufel Joachim Neumann, Bürgermeister René Schabach, Bürgermeisterin Patricia Schulz, Adam Moritz Höhne, Eva Nele Winkler, Lilith Juliana Götze, Downhunter Michael Ulfig, Reporter Hans-Harald Jahnke, Kommissar XXL Franziska Kleinert, sowie die perfekten Grit Burmeister Jennifer Lau, Anke Wicklein, Jan-Patrick Kern, Martin Lindner und Michael Witzak. Doch mir geht's gut. Ha, ja, ja, ha. Oh. Die Musik und alle Geräusche wurden aus Improvisationen der Spieler entwickelt. Außerdem verwendet wurden Motive aus Händels Wassermusik und eine Liedkomposition von Bianca Tänzer. Schnitt Wenke Decker, Regieassistenz Theresa Schomburg. Hörspielfassung und Realisation Gabriele Bigott, Anuschka Trocker und Peter Awer. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2006.